Vision vor allem da. Also das, die Karte repräsentiert den Fragesteller. Ja. Oder die Frage. Oder. Ja. Jetzt kommen hier natürlich die nicht so besonders guten Beschreibungen hier von den. Ich sehe gerade hier Bube der Kelche. Ich würde immer verschiedene Sachen so zusammen. Ne? Der ist was vorletzt. Nein, ich hab's schon gelesen. Ich höre immer so ein paar Sachen zusammen, damit ich die unterschiedlichen Ansätze, die es dazu gibt, gerade immer parat habe. Ne? Ich lese also nie das eine selbe vor, sondern weil die Karten kennen Unterschiede. Hier sind zum Beispiel nur so Schlagworte. Ne? Also jetzt gucken wir gerade hier Page der Kelche, das ist Zigeuner-Tarot. Münz, Schwert, Kelch. Kelch, Bube. Also, freudige Botschaft auf dem Gebiet des Geistes, eine Begegnung, die erleuchtet und verspricht also einen Fortschritt auf dem Weg zu einer höheren Erkenntnis. Wenn die Karte auch nur in einer materiellen Angelegenheit gelegt werden, dann bedeutet es das Auftauchen des Kelchbuben eine erfreuliche Aussicht. Alternative ist Warnung vor einem möglichen Einfluss auf dem Gebiet des Geistigen, den man verfallen kann. Ja? Das ist der Adams da. Das ist besser. Das zweite war der Eremit. Der positiv. Ja. Ich habe gerade schon ein bisschen darüber erzählt. Nein, das ist mein ganz flach. Kronos, Saturn, einer der ältesten Götter der Griechen, der seine Kinder fraß, bevor sie geboren wurden. Deshalb die Zeit, wo ein fließender Strom, der alles wegweht, und dem wir als Kinder der Zeit unterworfen sind. Der Einsiedler ist als ein alter Weiser, der die Vergangenheit kennt und aus ihr die Eingebung für die Zukunft schöpft. Er schreitet langsam voran, aber unaufhaltsam, den Schritt vorsichtig und verdächtig. Und er erforscht den vorliegenden Weg mit den Staben, den 12 Leuchten, die die unabänderliche Zeit zu der stehen. Er folgt dem Weg der Intuition und des Wissens. Die verschleierte Laterne, die er in der Rechten hält, ist das okkulte Wissen und es ist deshalb verschleiert, weil er nicht blenden könnte. Warum muss er Erleuchtung schrittweise erfolgen und voller Geduld? Wenn er die Schlange Egoismus trifft, dann zerstört er sie nicht, sondern verzaubert sie, weil sein Ziel Gewinn ist, der Wille zum Wissen und zur Rückkehr. Ja? Das, was ich am Anfang gesagt habe, lieber das der Einsiedler ist also nicht irgendjemand, der sich dauernd zurückziehen will. Das ist jemand, der sich für einen begrenzten Zeitraum in diese Situation gibt, um Wissen zu erlangen, aber gleichzeitig in Kauf nimmt, dass er in diesem Zeitraum total erlangen ist. Ja? Mhm. Hier haben wir die zwei Kelche. Also, wenn einem das aus positivem Aspekt ziehen wollte, ist das vielleicht auch die Mahnung in dem Sinn, das Ding mit in der Öffentlichkeit zu treiben, sondern in dir. Weil die Antwort nicht durch den äußeren Einfluss zu regeln, sondern durch das, was du in dir selbst suchst. Ja? Zwei Kelche. Stichwort ist Liebe. Beginn der Erneuerung einer Freundschaft, Liebe oder Leidenschaft, Sympathie und Anziehungskraft, Wohlwollen, Mitarbeit, das ist ja jetzt hier nur so allgemein, Beziehung, Engagement, Heirat und Vereinigung. Und wenn es voll ist, dann kannst du die anderen restlichen selber essen. Hier passt schon wieder viel besser. Ich danke dir, gnädigste. Das ist ja an der negativen Stelle. Rückschläge auf dem Gebiet des Verständnisses der Welt. Widersprüche in der angestammten Haltung im Inneren, der Religiosität, Weltbildes offenbar nicht zu schaffen, zumindest vorübergehend verführen. Dies kann die beste Voraussetzung dafür sein, dass man seinen bisherigen Glauben bewusst und neu überprüft